Die Direktorinnen der Forscher des Instituts für Amerika und Afrika beim Institut für internationale Fragen veröffentlichten Beiträge. Sie kritisierten darin die USA, die den Menschen nicht für Menschen, sondern für ein Mittel für ihren Profit und einen Gegenstand der Ausbeutung und Unterdrückung halten, sowie Bush und Obama, Kriegsverbrecher der Sonderklasse des 21. Jahrhunderts, die für die Verwirklichung ihrer Herrschaftsstrategie sogar mit den grausamsten Kriegen und Massakern nicht zögerten.